1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte die Gelegenheit hier sofort zu Beginn der Show nutzen. Nach einem Ferienbreak meinerseits hier zunächst Dank und Respekt auszusprechen an den geschätzten Mike Litt und den ebenso geschätzten Tom Boy, die in den letzten Wochen hier das Ruder in der Hand gehalten haben. Die Tracks, die ich mir für heute ausgedacht habe, kommen aus der jüngeren Vergangenheit. Ich habe auch neues Zeug dabei und auch den ein oder anderen Rückgriff nach ganz hinten. Zu viele Neuigkeiten will ich hier heute Abend also nun wirklich nicht durch die Luft jagen wollen. Obwohl es mit einer losgeht, die Roughage Crew, das lose Projekt von Goldie, bei dem er sich in den vergangenen Jahren immer mal mit unterschiedlichen Producern eingelassen hat. Roughage Crew in wenigen Tagen mit einem neuen Album, Memoirs of an Afterlife, so heißt es. Und ich möchte Ausschnitte aus diesem Album spielen. Yes. What are you doing here? Washing away the tears. Thank you. Thank you. wunderschön. 1 Live 4, das war hier ein echt goldiger Start, also Eigenlob stinkt, das ist mir nach wie vor geläufig, aber darauf zielt die Bemerkung auch nicht, denn wir hörten zunächst Goldie mit der Roughage Crew und wenn ich das so sage, dann ist das im Prinzip Goldie zusammen mit dem Producer Haste. Diese beiden sind aktuell die Roughage Crew auf dem neuen Album Memoirs of an Afterlife, kommen aber auch Gäste zum Zuge, wie zum Beispiel D-Bridge. Ich schätze seit jeher an Goldie diese oft sehr lyrische Art, die er oberhalb seiner Schlangenloops mit zum Beispiel so wunderschön verspielten Gitarrenklängen zum Ausdruck bringt. Und das hat mich dazu gebracht, zusätzlich zu den beiden neuen Tracks der Roughage Crew, dann auch mal in die 90er Jahre zurückzugehen zu Goldies erstem großen Album, seinem epochemachenden Werk Timeless. Aus dem Album habe ich den Titel Sea of Tears gespielt, um dann hier rauszukommen, soeben mit einem Track von Ian Simmons, den einige von euch möglicherweise auch kennen, denn der Engländer macht seit den 90er Jahren im Grunde Platten und war nach meiner Erinnerung auch schon mal vor vielen, vielen Jahren hier zu Gast bei mir in einer der Sendungen. Mittlerweile hat es Ian Simmons nach Deutschland verschlagen. Einige Jahre hat er in Jena gelebt und hat sich anlässlich seines Albums, Achtung, der Titel The Burgenland Dubs, hat er sich in die Wildnis geschlagen und auf der alten Burg Wendelstein in Sachsen-Anhalt sich eingemietet, um dort in aller Ruhe sich erstmal zuwachsen zu lassen. Haare, Bart, so sieht er aktuell aus. Und natürlich, um in aller Ruhe an seinem Album zu feilen, das immer wieder so nordafrikanische Panoramen eröffnet, wenn man das vielleicht so sagen kann, und wie man das hier im Titel Sando of Tunis auch gehört hat. Mir persönlich haben es diese Burgen ja auch wirklich angetan. Ich darf das hier vielleicht mal einflechten. Eine der kuriosesten Veranstaltungen, an der ich in diesem Jahr teilnehmen durfte, war eine Einladung einer Wandergruppe auf der Burg Waldeck. Die älteren Herrschaften, aber auch eine ganze Reihe von jüngeren Leuten, hatten mich auf diese traditionsreiche Burg Waldeck eingeladen, wo früher in den 60er Jahren die Liedermacher-Festivals hier in Deutschland starteten und wollten ein bisschen was zu aktueller elektronischer Clubmusik hören. Und ich hatte die fantastische Gelegenheit, vor zum Teil 60, 70, sogar 80-jährigen Leuten Dubstep-Titel spielen zu können. Ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde, inklusive der Übernachtung dann nachts in einem Blockhaus. Totale Einsamkeit, Burg Waldeck, die an sich auch nur noch eine Ruine ist, aber drumherum haben diese Wanderer da eine Menge Hütten gebaut. Wunderschön, fiel mir gerade so ein. Gestern war das Doozy Beats Festival in Dortmund vor über 20.000 Leuten. Ich habe mich gefreut, wieder mal Teil der Buschmühlen-Crew unten, der Drum-and-Bass-Crew sein zu dürfen. Möchte die ganze Drum-and-Bass-Massive hier auch mal grüßen. Die Phoneheads, Dash, die MCs, Brian, MC Youngblood mit denen im Rücken. Ich gestern auch mal hier einen Titel wie diesen hier spielen konnte, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass da irgendwie die Stimmung abgekackt wäre. Instrumental The Dead Zone. Okay, ich möchte dann hier sofort weitermachen mit einem Produzenten aus St. Petersburg, Russland. Bob heißt er, aber nicht mit Doppel-B, also B-O-B, sondern B-O-P geschrieben. Clear Your Mind ist jetzt ein Album, das auch als neben der CD auch als Vinylversion erscheint, mit wunderschönen, abstrakten Drum-and-Bass-Tracks, die aber sehr fantasievoll geraten sind, mit so kleinen, geschredderten Beats und vielen, wenn man so will, kosmischen Sounds, die da so die Sache rund und fett und zum Teil sehr weit machen. Clear Your Mind, aus diesem Album von Bob möchte ich den nächsten Titel spielen. Thank you. 1 Live 4, wir haben eben Survival gehört. Die Show hat heute hier und da so ein bisschen Drum and Bass Schlagseite. Survival würde ich als einen Schüler, wenn man das vielleicht so sagen kann, zumindest zum Stall zugehörig von Dee Bridge, einem der wichtigsten zeitgenössischen Drum and Bass Producer, bezeichnen. Survival mit Heeding the Sign aus seinem selbstbetitelten Album. Muss man eben hier das Vinyl checken im Hintergrund. Gerade verklungen, pure Dubstep Heaven, wenn man so will. Silky zusammen mit Miss Beats und dem Titel Silky Love. Hier im Hintergrund rollt Synchro an. Das ist ein Mann, der schon seit geraumer Zeit von sich reden macht und zu Beginn seiner Karriere, soweit ich das verfolgen konnte, sehr viele Tracks gemacht hat, die so ein bisschen in Richtung Burial gegangen sind. Also sehr atmosphärische, knisternde Two-Step beeinflusste Tracks. Davon entfernt er sich hier zusammen mit Indigo ein bisschen. Heaven heißt der Titel. Synchro und Indigo mit Heaven. Heaven.

Eben gehört Jamie Jones, der auf seinem Album Don't You Remember the Future neben durchaus schmissigen Techno-House-Tracks auch den ein oder anderen, sagen wir mal, entrückten, leicht trippigen Exkurs wagt. Absolute Zero zusammen mit der Sängerin Alison Mars ist ein Beispiel für das, was ich da gerade gesagt habe. Hier geht's weiter mit DJ Styx, ein älterer Titel, Yesteryear. Thank you. 1Live 4, Say Yeah. Zunächst DJ Styx mit Yesteryear und diesem markanten Yeah-Sample, das dann gewissermaßen in den nächsten Track auch leicht verändert freilich reinrutschte. Makoto, sein japanischer Drum-and-Bass-Produzent, der, das kann ich glaube ich wirklich sagen, über die Jahre immer besser geworden ist. Seinen jazzigen Swing, den er in der Anfangsphase mit seinen Veröffentlichungen auf dem Bookem-Label schon stark hatte, den hat er beibehalten. Aber fetter in den Bässen und in den Beats kräftiger ist er geworden. Music in Me ist ein Titel von Makoto, den ich eben gespielt habe. Und auch der Track hier, fast zeitgleich auf verschiedenen Labels veröffentlicht, stammt von Makoto und heißt Sentimental Moods. Der nächste Trip geht rüber zu Total Science, die einen fantastischen Beitrag geleistet haben auf einer Compilation des Hospital Labels. Archive heißt der Titel von Total Science, den ich hier direkt mal reinrolle eben. Kranke Musik, Sick Music, so heißt die Compilation des Hospital Labels. Hier ist der Beitrag von Total Science. Das Oxford-Duo Total Science hier mit Archive aus dem Sampler Sick Music, der ist richtig gut, weil er eine ganze Palette verschiedener Drum and Bass Styles hier wirklich locker aneinander fügt. In der CD-Version übrigens auf Doppel-CD mit 21 Tracks. Es gibt auch eine Reihe von Titeln, die rhythmisch sehr verquer, mutig nach vorne gucken, so ein bisschen ausgedünnt daherkommen. Das ist für meine Begriffe alles so die Bridge-Schule. Und da gibt es derzeit Tracks, die sind unfassbar und schwärzer wie die schwärzeste Nacht, wenn man im jetzt noch irgendwas mit Schatten und dann ist es immer noch schwärzer. Ich will aber ans andere Ende der Fahnenstange, an die poppigen Akzente dieses Samplers. Das hängt damit zusammen, dass ich einen Narren an Ellie Jackson alias LaRue gefressen habe, die ich in meinen Ferien sehen durfte auf dem Melt-Festival, das sich in diesem Jahr mal wieder von seiner besten Seite gezeigt hat und die kleinen Macken und Pannen aus dem Vorjahr aus meiner Sicht locker wieder in die Spur gebracht hat. Ich will bei Gelegenheit mal so in der Art eines Fotoalbums mal versuchen, so verschiedene Bilder und Fotos, die mir in Erinnerung geblieben sind von diversen Festivals, hier oder auch anderswo vielleicht in der Sendung am späten Dienstagabend unterzubringen. Aber jetzt nicht lange fackeln, sondern London Electricity mit eben diesem wunderschönen Titel. Die Stimme hier, der Gesang kommt von Elsa Hedberg, wer immer sie auch sein mag. Auf jeden Fall ein Track, der mich so in der Stimmung so ein bisschen an LaRue erinnert. Hier ist er. We'll be right back. bist dann hier. Eins live hier, Ladies and Gentlemen. Vernehmlich, vernehmbar habe ich jetzt mal die Seiten gewechselt, sowohl mit EI wie auch mit AI. Man kann das auch so sehen. Wir haben gerade die kalifornische Band Darker My Love gehört, deren selbstbetiteltes Album jetzt erschienen ist. Daraus habe ich den Titel gespielt, den ich auch als allerersten von diesem Album überhaupt hören konnte. Two Ways Out, und er hat mich elektrisiert, und jetzt, wo ich das ganze Album gehört habe, muss ich sagen, die Band vereinigt auf geniale Art und Weise vieles von anderen Bands, die in den letzten Jahren für mich so das Nonplusultra waren: Black Rebel, Motorcycle Club, Queens of the Stone Age, Jesus and Mary Chain. Das sind so die Einflüsse, die ich spontan hier festmachen würde. Das mag ich ja so an Open-Air-Festivals. Man schlendert, man quatscht, man winkt, man trinkt. Und gestern auf dem Juicy Beats Festival traf ich jemanden, der ist Agent. Also kein Spion in dem Sinne, sondern ein Agent, der gewissermaßen vermittelt Gespräche zwischen Journalisten und Bands. Und dieser Agent, er heißt Ansgar, der war in den letzten Wochen dafür zuständig, dass diverse Journalisten mit dieser Band Darker My Love sprechen konnten. Und er hat mir gestern Nacht da auf dem Juicy Beats Festival sein Leid geklagt, denn so sehr die Band geschätzt wird, so enttäuscht waren all die Journalisten, die mit dem Kopf der Band wohl gesprochen haben. Denn hinterher war ihr einhelliges Fazit: Der Typ ist total langweilig. Und als dieser Agent, der Ansgar, mir das erzählt hat, da fand ich die Band noch großartiger. Denn in diesen Zeiten mal so richtig langweilig zu sein, das finde ich das Größte überhaupt. Jetzt habe ich mir die Band auch mal angeguckt, wie die überhaupt aussehen. Und da sind einige innerhalb dieser Fünfer-Crew, die haben wirklich gigantische Bärte. Also auch vom Outfit her, von den ganzen Einstellungen langweilig, glaube ich, dass Darker My Love, die übrigens im nächsten Jahr, im Frühjahr schon das neue Album rausbringen werden, das hier ist eine Zusammenstellung verschiedener älterer Songs, glaube ich, dass wir von der Band noch viel hören werden. Ich bleibe noch bei einer anderen Band aus Frankreich, kommt die Lapin Machine, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und damit bin ich schon beim nächsten Festival. Wer will denn hier müde werden? Am nächsten Wochenende ist ein ganz kleines in der Nähe von Stuttgart, in dem kleinen Ort Scheer, vom 7. bis zum 9. August. Klangbad heißt dieses Festival, zum 6. Mal, 40 Euro Eintritt, 3 Tage. Mitveranstaltet von Joachim Irmler, der großen deutschen Krautrock-Legende, deren Namen eng natürlich mit der Gruppe Faust verbandelt ist. Und da treten seit 6 Jahren traditionell sehr unbekannte, sehr nischenhafte Bands auf. Es wird aber auch getanzt, es wird gefeiert. Die Besucherzahl liegt derzeit so bei 3.000, 4.000 Zelten. Das ist alles umsonst. Das Festival ist sehr strikt antikommerziell, keine Werbebanner und so. Und es gibt zum Festival eine CD, deshalb erzähle ich das alles, den Klangbad Festival Sampler 2009. Da habe ich diese großartige Band aus Frankreich, die ich bisher nicht kannte, entdeckt, Lapin Machine, hoffentlich richtig ausgesprochen, die jedenfalls spielen auf diesem Festival und haben so den klirrenden, morbiden Beat der alten Velvet Underground, wenn ich das vielleicht mal als Vergleich heranziehen darf. Questions, questions, questions, questions, questions, questions, questions. all about the things that I would tell you when you came. Telling you to ride, much too late at night. You say that you were broke, I missed your train. Oh, but you can't do that if you want me back. I'm never gonna wait around again. If you let me go, then we both will know. The truth is that you never were my friend. But when you see them all, tell them what you want. I never try to tell you what to say. Friends are all around, so when you put me down, you really should remember what you said. 'Cause you can't say that you were at my back. I'm never gonna count on you again. I'm gonna slip right back into what we had. It really isn't worth it in the end. Do what you want. You can say that I won't apologize. We both know that you need someone to blame. I think I've said enough. I guess it's kind of tough, the things that people do when they're afraid. But you can't say that you were at my back. I'm never gonna count on you again. If you let worth it in the end. Do what you want. 1Live4 gleich in wenigen Minuten nach den Infos vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr zu den Tracks, die wir hier zuletzt von Coolie G, Aya, Naked, The Deadbeats und hier der Westpark Unit hören bzw. gehört haben. Mit Sebastian Ehl um Mitternacht. Waffenhändler Schreiber wird nach Deutschland abgeschoben. Bundeswehr soll in Afghanistan mehr tun und das Wetter steigert sich wieder. Der frühere Waffenhändler Schreiber wird von Kanada an Deutschland ausgeliefert. Den letzten Widerspruch gegen diesen Schritt haben die kanadischen Behörden abgelehnt. Die Regierung in Ottawa ordnete daraufhin an, Schreiber im Laufe des Tages nach Deutschland zu fliegen. Thomas Schmidt berichtet. Nach Angaben von Anwalt Greenspan war Schreiber nach dieser Niederlage am Sonntagabend so wörtlich unterwegs, um sich in Toronto in Auslieferungshaft zu begeben. Schreiber wehrt sich seit rund 10 Jahren gegen seine Auslieferung nach Deutschland. Er gilt als eine Schlüsselfigur im deutschen Parteispendenskandal. Nach Darstellung der Augsburger Staatsanwaltschaft hat er von der Firma Thyssen für mehrere Rüstungsprojekte rund 15 Millionen Euro kassiert. Seit Mitte der 80er Jahre bis 1995 soll er mit Hilfe ausländischer Tarnfirmen Geld an Industrielle und Politiker verteilt haben. Die NATO-Führung erhöht den Druck auf die Bundeswehr in Afghanistan. Der Chef der NATO-Truppe ISAF, McChrystal, forderte von den deutschen Soldaten unter anderem mehr Militäroffensiven gegen die Taliban. Im Einsatzgebiet der Bundeswehr in Nordafghanistan sei die Lage immer unsicherer. Die Taliban dort bekämen Unterstützung aus dem Süden und wollten eine Hochburg des Aufstands aufbauen. Die Forderungen von Seiten der NATO dürften die Debatte in Deutschland um den Afghanistan-Einsatz neu entfachen. Kritiker bemängeln, die Bundeswehr sei im Krieg, obwohl sie zum Wiederaufbau nach Afghanistan geschickt wurde. In Norwegen kämpfen Spezialisten gegen die Ölpest an der Küste. Sie versuchen, das seit vorgestern aus einem gekenterten Frachter auslaufende Öl von Flüssen und Fjorden fernzuhalten. Allerdings sind jetzt schon einige Naturreservate betroffen. Freiwillige Helfer haben unzählige ölverschmierte tote Vögel an der norwegischen Küste eingesammelt. Im Fußball-DFB-Pokal hat Bundesligist VfL Bochum die erste Runde überstanden. Dafür reichte den Bochumern ein 1:0 beim Amateurverein SF Lotte. Überraschend rausgeflogen ist dagegen Hannover 96. Der Bundesligist verlor mit 1:3 bei Eintracht Trier aus der vierten Liga. Die zweite Runde des DFB-Pokals haben heute auch drei weitere NRW-Vereine erreicht, und zwar Aachen, Duisburg und Oberhausen. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht lassen die Schauer nach. Dazu wird es mit 15 bis 10 Grad ziemlich kühl. Tagsüber sieht es dann schon deutlich besser aus. Nur noch vereinzelt soll es regnen. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 21 Grad in Bad Salzuflen, 22 in Recklinghausen und Grevenbroich kann 23 Grad schaffen. Der Dienstag wird noch viel wärmer und hübsch sonnig. Stauschau. Autobahn 1 Bremen Richtung Osnabrück, zwischen Bramschow und Osnabrück Nord 3 Kilometer Stau. A2 Hannover Richtung Dortmund, zwischen Bad Nenndorf und Rehren Baustelle 2 Kilometer. Die A40 Essen-Dortmund ist zwischen Kreuz Dortmund West und B1 Ruhrallee in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen früh um 6. Und es gibt Umleitungen, die sind ausgeschildert. Die Autobahn 45 Gießen Richtung Hagen ist zwischen Siegen Süd und Siegen wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 4 Uhr früh gesperrt. Ein Ausweichtipp haben wir auch. Fahrt am besten ab Siegen-Eisern über die U25 weiter. Eins live. Vier. Okay, erlaubt vielleicht noch zwei, drei Kommentare zu den eben gehörten Tracks. Das ging dann los mit Coolie G, über die ich ja schon einiges erzählt habe, und ihren Love Dub. Dann kam die amerikanische Sängerin Aya mit Do What You Want, der ich vor Jahren mal zugetraut habe, dass sie mit ihrer wirklich himmlisch zuckersüßen Stimme möglicherweise so auf einem Level mit Aaliyah, alphabetisch in einer gut sortierten Plattensammlung sind die beiden ja nicht weit auseinander, gelangen würde. Aber irgendwie hat sie das nicht geschafft. Die Frau ist meines Wissens völlig ab- und untergetaucht. Dann habe ich eine Wendung hin zu einer Musik gemacht, die so sich zusammensetzt aus Funky Downbeats, Soul, Reggae-Musik, wobei Reggae war da weniger zu hören. Musik von Naked, Build It Up und dann die alten Dead Beats, die jetzt mit einem neuen Album Made in the Shade wieder das Licht des Tages erblicken werden. Verantwortlich, dass es diesen Sound so gibt, ist im Grunde George Evelyn alias DJ Ease alias Nightmares on Wax, der in den letzten Jahren auch mit seinem Wax-On-Label ein wahres Netzwerk aufgebaut hat, unter dessen Dach viele Leute den eben gehörten Sound, der teilweise sogar in Richtung Hausmusik überlappt, produzieren können. Und wenn ich Hausmusik sage, dann bin ich bei dem Dortmunder Duo Ingo Sänger und Herb LF. Die beiden nennen sich Westpark Unit und von denen habe ich eben den Titel Jam Hot gespielt. Der stammt aus ihrer aktuellen 12er More Forever. Und wenn ich noch einmal auf das Juicy Beat Festival zu sprechen kommen darf, das gestern im Dortmunder Westfalenpark lief, einer meiner ganz persönlichen Favorites, Highlights, war der DJ-Set von Herb LF, der mittlerweile so unheimlich langsamen, funky House spielt, den ich einfach nur wahnsinnig finde. Und das war vielleicht eben ein gutes Beispiel, dieser Jam-Hot-Track, für das, was sowohl Herb LF als teilweise auch Ingo Sänger derzeit so auflegen. Auf dieser More Forever EP gibt's auch ein großartiges Stück, das Titelstück eben More Forever. Ich würde das gerne hier sofort noch nachreichen, bevor wir dann erneut das Reich gewissermaßen der Nightmares on Wax betreten. George Evelyn alias DJ Ease ist auch in Ungarn fündig geworden bei einem Act namens Gelka, der jetzt ein neues Album veröffentlichen wird. Da gibt's auch eine Auskopplung und die dann wiederum im Nightmares on Wax Remix. Die möchte ich gleich spielen. Zunächst aber West Park Unit und jetzt bin ich auch hier erstmal ein bisschen bedeckt wieder. Thank you. 1 Live 4 geht sofort weiter mit Fat Freddy's Drop. To find a way that it begun. Let it go, even if this world grows cold. you got it complete and whole. You'll be fine cause you got soul. Eins live hier. Ich mache hier mal einen ganz kleinen Break. Ich habe einfach mal ein paar Tracks in einer Linie gespielt. Jeder, zumindest aus meiner Sicht, steht wirklich für was. Diese Georgia N. Muldrow zum Beispiel, die wir gerade gehört haben, ist aus meiner Sicht was für Leute, die gelegentlich von Gedanken umtrieben werden, der Marke das Unmögliche wagen, denken, träumen, machen und weitergehen wollen, weiter müssen und nach vorne denken. Das, was diese Frau verzettelt seit einigen Jahren, vertrackte, verdrehte Grooves, die sie selber schreibt, produziert, singt, das finde ich genial. Jetzt kommt ihr neues Album, das heißt Umsindo, offensichtlich ein afrikanischer Begriff, den ich aber nicht zu übersetzen weiß. Gleichwohl öffnet ihr Album mit dem Titel Gina Langu Ni Afrika und das heißt so viel wie My Name is Africa. Georgia N. Muldrow ist Afroamerikanerin und widmet sich auf ihrem neuen Album verstärkt, wenn man das vielleicht so sagen kann, afrikanischen Rhythmen, die sie aber ihrerseits wieder manipuliert, verdreht und mit vielen anderen Elementen vergarnt. Ein, zwei private Sätze vielleicht. Sie ist verheiratet mit Dudley Perkins, der ja auch für sehr wagemutige Tracks mittlerweile sich einen Ruf erworben hat. Die beiden haben auch ein Kleinkind seit kurzer Zeit. Und der Zufall will es, dass auch Dudley Perkins jetzt also eben ein neues Album veröffentlicht hat. Das habe ich heute hier, aber nicht am Start. Wann immer ich Georgia N. Muldrow in den letzten zwei, drei Jahren gespielt habe, das war dann oft auch so eine Kette um Flying Lotus herum, um Sarah Collective Partners, um Leute also, die uns mit ihren verdrehten Beats bisweilen hier echt um den Verstand bringen können. Georgia N. Muldrow. Davor habe ich Fat Freddy's Drop gespielt. Das ist eine vielköpfige Band aus Neuseeland, die jetzt mit dem zweiten Album gewissermaßen um die Ecke kommt. Das heißt Dr. Boom Digger and the Big BW. Ich glaube, die Neuseeländer haben ähnlich wie wir zum Beispiel bis vor einigen Jahren ihre Musik, die wie auch immer jamaikanisch beeinflusst war, überall gekauft, aber nicht unbedingt im eigenen Land. Dann kam wie aus dem Nichts eben Fat Freddy's Drop plötzlich und seit ihrem ersten Album sind sie fast schon analog, könnte man sagen, zu zum Beispiel Seed oder Peter Fox, so wie hier, sind sie in Neuseeland echte Helden. Ihr Album, ihr neues, ist auch sofort auf Nummer 1 der Albumcharts gegangen. Aber unabhängig davon gefällt es mir ausgesprochen gut. Überlange Tracks mit sehr vielen dubbigen Exkursionen, guter Elektronik drin, fetten Bässen. Es gibt ja auch einen sehr raren Scream-Remix von einem alten Fat Freddy's Drop-Stück, den ich nie in ganzer Länge habe auftreiben können, zuletzt aber auf einem Dubstep-Sampler zumindest ansatzweise editiert entdecken konnte. Fat Freddy's Drop. So, ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Ich komme jetzt zu Juice Aleem. Das ist ein Rapper aus Birmingham in England, der schon seit vielen, vielen Jahren immer mal namentlich auftaucht. Zumeist in Zusammenhang mit irgendwelchen Kollaborationen, dass er als Gast irgendwo zugegen ist. Er ist vor einigen Jahren entdeckt worden in einem Park in Birmingham, wo viele Leute so rumhängen, abhängen, chillen und wohl auch rappen, von der New Flash for Old Crew, mit der er eine ganze Reihe von Tracks gemacht hat. Sein erster eigener wurde produziert von Luke Vibert, auch in Birmingham. Und jetzt eben das erste Album von Juice Aleem, das heißt Jerusalem Come, in etwas merkwürdiger Schreibweise, was Jerusalem betrifft. Und daraus spiele ich mal hier den Titel Straight Out of BC. Und ich nehme an, dass BC steht für Birmingham City. Unterstützt wird Juice Aleem hier im folgenden Track von den Cypher Jewels und von Blackitude. Hier ist Juice Aleem. Let's just get into this real hip-hop shit, you know? This shit. shit you've been missing. Hear me? Listen, check it. Yo, start the ceremony, spark the darkness. The ill lyricism, the revenge is heartless. I'm a Zulu, love gal, dugu dugu. Bring the war, let the guards run straight through you. Cause it's simple and plain. Lyrics like a crossbow arrow going straight in your brain. I'm not trying to be hard, I'm just repping for my crew. The streets and the tribe is your bars. Elohim, Jehovah, Allah. With so many names, but only one God. Listen to me, soldier, got the ill technique. Bust a saltfish and cabbage over rice and peas. Bust a phone in your hand if you're fucking with thee. Lick a stone worshipping, prick it off your knees. Got a herb, that's my woman and my two little seeds. Put a sword to your head for them, best believe. Listen, I made a plan to invest in the future. Whether I'm in BC, Jamaica or Ghana. Wear balaclava, you wear Prada. Black men from Asia, come like your father. Hot like a volcano with red lava. Got a gas mask, bulletproof in the yarder. I'm a gangster, I'm a soldier. 5% of them coming through, coming over. Straight out of BC, Cypher, Black is you then. Juceline, still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. More than you ever seen. Straight out of BC, Cypher, Blackitude and Juceline. Still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. Straight out of BC. Zookie, they feel a ring, hurricane breeze. Watch the clock spinner, build degrees on it. Laying my women in once trees. I'm breathing icicles and making it freeze. If I see a big foul, Dennis. Wanna bring me, lace you up with some type of Star Wars. Now you're in your tribe, women over with your sixth set. I mix window up your every aspect. Ease down the noise, brethren. Lightsaber looking for the headset. With my favor, buck down the fork tongue. Walk, son, I'm selling jewels and you bought one. Talk strong and look lively. Check the mix 6 o'clock, no, not likely. Come beside me tightly. 10 tons of knowledge dropping on your head, Coco. See that Sancho, don't know me, I'm loco. Drive a Kia Dodge Popo. Type of go-go, work mobo. Don't you like my mojo? Nah, I didn't straight out of BC. Cypher, Black is you then Juceline. Still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. More than you ever seen. Straight out of BC. Cypher, Black is you then Juceline. Still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. Straight out of BC. Hey, so you see clearly. Sunlight into your ears, very yearly. Very rarely, though you watch the birdie. Can you keep your eye on this? Not nearly. Too much brightness for dark devices. In his name I came as a comparable likeness. Flesh of my flesh, Mary or Isis. Horus to Jesus, no matter who your Christ is. Crucify an atheist, make him believe in this. Eli, now who's the terrorist? Removing barcodes, this body's been stolen. Another episode, still at war with the Romans. Philistines, Edomites, Amorites. I split Red Seas like Moses. This dandy might float on the carnage like a Noah in the flood. Baptize a pussy all in his own blood. Become reborn, learn to work for the poor. Better give when the Lord come a knocking at your door. Straight out of BC, Cypher, Black is you then Juceline. Still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. More than you ever seen. Straight out of BC, Cypher, Blackitude and Juceline. Still glow with that supreme gamma green. We Moorish, more than you ever seen. Straight out of BC. Thank you.

1Live4. Ich bin mir nicht absolut sicher, ob in einer weitgehend wohl doch recht warmen Augustnacht die Musik der letzten Minuten richtig am Platz ist. Aber sie passiert und ich finde sie so interessant, dass ich sie dir und euch nicht vorenthalten möchte, soweit sie vielleicht auch noch nicht bekannt ist. Wir haben in den letzten Minuten, ich zäume das Pferd mal von hinten auf, zunächst verklungen hier Spectra Soul mit dem Titel Taken. Davor, ebenfalls aus England kommt das Duo Instrumental mit No Future, keine Zukunft, bezogen auf die Stadt London. Ich glaube, das war gut zu hören. Zwei, wie ich finde, sehr gelungene Beispiele dessen, was ich mal als die neue dunkle Dark Wave des Drum and Bass bezeichnen würde. Davor habe ich nicht zum ersten Mal aus dem Tectonic Plates Volume 2 Sampler einen Titel von Perverlist gespielt, der heißt Junction und ist von dem Berliner Produzenten Shade remixed worden. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. 3 Minuten knapp haben wir noch Zeit für mich bei dir und euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine gute, friedliche, schöne, gesunde Woche und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier, alles Liebe, alles Gute und ganz so dark wie eben möchte ich aus der Sendung hier doch nicht mich davon schleichen. Der letzte Track stammt von Sally Shapiro und heißt Love in July. Alles Liebe, ciao. I walk the streets I used to dwell upon with you. I saw your town on TV and hoped you'd come here soon.